Jetzt kommt der Song. Schon die ganzen Chips on. Die uns unten halten. Hört euch den Scheiß an. Ey Jungs, es ist soweit. Fang langsam an mit dem Scheiß. Hier unten ist es kalt und da oben ist es ganz heiß. Ich seh euch im TV und seh euch eure Wagen fahren. Ihr habt dicke Silberketten, Lander vom bürgerlichen Leben. Kein Plan, kein Rat, nicht hart, nicht smart, nur Spaß. Vicky Santoro wird niemals ein Fan wie Stan von euch. Ihr habt mich enttäuschen, ihr habt mich wütend gemacht. Habt 100 Pollen, ne Kilo in Wallung und Rage gebracht. Ey ihr Bitches, please shut the fuck up. Mich haltet ihr nicht am Boden mit eurer Kindeskraft. Ich show mir die Macht und ich show mir den Saft. Und stellt sich mir jemand in den Weg, dann mach ich ihn platt. Denn keiner fickt mich. Keiner fickt dich. Und keiner kriegt mich. Keiner kriegt dich. Ey keiner disst mich. Und keiner disst dich. Und ich mach weiter mein Rap, kann von euch kommen, wer will. Ey keiner stoppt mich. Mich. Und keiner rockt mich. Mich. Ey keiner blockt mich. Mich. Und keiner schockt mich. Mich. Ey keiner stoppt mich. Zieht euch das Mixtape, yes. Und ihr werdet sehen, ich finde einen Weg, garantiert irgendwann zu diesen Fixern ins Game. Und wenn ich drin bin und mich breit mach, bin ich eine Fanbase wie Edward Norton in Fight Club. Gib dein Mic ab, du stoppst mich nicht, dein ganzer Lebenslauf ist langweilig und bock mich nicht. Ich hoffe dich, dass du das hier gerade nicht ernst meinst. Ganz genau genommen kann das nur ein Scherz sein. Du weißt nicht, wer ich bin, ich klär dich kurz auf, du hörst B.A. CKZ, pow! Keiner kriegt mich, und keiner kriegt dich. Und keiner fickt mich, und keiner fickt dich. Und keiner rippt mich, und keiner rippt dich. Und ich mach weiter, mein Rap kann von euch kommen, wer will. Und keiner stoppt mich, mich. Und keiner rockt mich, mich. Hey, keiner blockt mich, mich. Und keiner schockt mich, mich. Hey, keiner stoppt mich. Fans und ohne Gimmicks und geht einfach nach vorne, auch ohne Style, Fame und Image. Yes, hier bin ich, der rappende Deutsche Bruce Willis. Dann fick ich dreckig und billig, denn Digga Russ, der will es. Zusammen mit Wax zeig ich euch gerne, was hier drin ist. Wer hier im Ring ist angesagt, fresh und was jetzt drin ist. Es ist die Fitness, die dich hinten stehen lässt. Du kannst uns nicht bremsen wie ein 500er Benz. Yeah, keine leeren Worte hier, ihr könnt uns dabei zugucken. Du glaubst es nicht, dann gehen auch heute meine Crew wuppen. Willkommen in deine Stadt und deine Stadt sieht aus, als wäre der Papst zu Besuch. Heute Nacht ist es BZ, zweite Runde, keiner kann sich stoppen. Willkommen zu deinem Ego rauf, hoch in die Wolken, komm. Plan deinen letzten Move. Dein letzter Zug ist ein Sturzflug. Denn ab jetzt ist Wax in the Booth.